Hallo und herzlich willkommen zum 8. News-Podcast im Jahr 2020. Heute haben wir auch wieder einige News zu Detective Conan für euch. Nicht so viele, aber einige haben wir dennoch für euch. Und mit dabei ist heute auch mein wertgeschätztes Team. Mit dabei ist Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und last but not least Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, auch ich bin am Ball. Genau, und dann starten wir auch direkt durch mit dem Anime in Deutschland-Bereich. Da haben wir eine Meldung für euch, immerhin eine. Und zwar hatten wir ja schon im letzten Podcast darüber spekuliert, was denn nach Magic Kaito 1412 bei ProSieben Max laufen wird, auf dem Sendeplatz, auf dem vorher Detektiv Conan lief und jetzt eben Magic Kaito 1412. Und nun wurde bekannt, das ist Haikyuu, der Volleyball-Anime. Wird dann auch in Doppelfolgen laufen, jeweils ab 16.20 Uhr von Montag bis Freitag. Auch schon mit der zweiten Staffel starten. Es gab dort einige Meldungen von anderen Seiten, dass es mit der dritten Staffel losgeht, aber es soll tatsächlich die zweite Staffel gezeigt werden. Ob danach dann auch die dritte Staffel von Haikyuu gezeigt wird, das ist nicht bekannt, aber zumindest wissen wir jetzt, dass Detektiv Conan nicht zurückkehrt auf den Sendeplatz und Magic Kaito 1412 ja auch gehen muss. Ist ja auch verständlich nach 24 Folgen, die sind ja relativ schnell durch, aber der Sendeplatz wird jetzt erstmal anderweitig belegt und ja, wann und wo und wie Detektiv Conan oder Magic Kaito 1412 dann zurückkehren, das steht momentan in den Sternen, aber ich bin da sehr optimistisch, dass die beiden Sendungen oder zumindest Detektiv Conan zurückkehren wird in naher Zukunft. Ja, es würde sich auf jeden Fall auch anbieten. Wir haben jetzt zum Beispiel die erste, zweite, dritte, vierte Staffel lange nicht mehr gesehen auf ProSieben Max. Wäre mal wieder Zeit, vielleicht die auch mal wieder zu wiederholen. Nicht immer nur jetzt die neueste Staffel quasi. Fände ich auf jeden Fall mal ganz gut und kurios, finde ich, dass man mit der zweiten Staffel angefangen hat bei Haikyuu. Allerdings wird es wahrscheinlich damit zusammenhängen, welche Staffel man zuletzt von Haikyuu gezeigt hatte. Und ja, keine Ahnung, mal sehen, wie viele Staffeln wirklich gezeigt werden. Aber ja, insgesamt wird das kein Beinbruch sein, denke ich, dass man jetzt erstmal Haikyuu zeigt. Aber ich würde mich freuen, wenn es mal wieder zu einer Conan Staffel 1 Wiederholung kommen würde. Ja, da würde ich mich einklinken. Also Magic Kaito 1412 ging ja aufgrund der Doppelfolgen meiner Meinung nach wirklich blitzartig rum, also hat ja kaum angefangen, schon war es wieder vorbei so, und ich kenne jetzt Haikyuu episodenzahlmäßig nicht so ganz genau, aber bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Episoden da in der zweiten Staffel vorhanden sind, und da die auch in Doppelfolgen laufen, könnte das auch ja relativ bald wieder vorbei sein, und wenn man dann, sag ich mal, anfängt mit Detektiv Conan Staffel 1, sage ich jetzt mal, wenn man die in Doppelfolgen zeigen würde, wie es vorher auch der Fall war, da hätte ProSieben Max zumindest nicht das Problem, dass ihnen dann so schnell die Folgen ausgehen, sondern Conan würde dann wirklich erstmal eine ganze Weile laufen und dann könnten sie ja weitere Verhandlungen für neue Folgen von Conan, One Piece und was sie sonst noch so zeigen, bringen. Aber mal schauen, vielleicht bringen sie auch einen ganz neuen Anime, man weiß es noch nicht. Haikyuu Staffel 2 hat übrigens 25 Folgen. Also wird das auch schnell vorbei sein, nicht? Also was man natürlich auch noch als Punkt dazu sagen muss, was für eine Wiederholung der ersten Staffeln sprechen würde von Detektiv Conan jetzt, ist natürlich auch, dass wir im Sommer sind, was jetzt traditionell eher das Sommerloch quasi ist. Andererseits durch die besonderen Umstände drumherum, weiß ich nicht, ob viele Leute jetzt viel draußen unterwegs sind oder doch eher vor dem Bildschirm hängen, das weiß ich nicht, ob sich das jetzt irgendwie ändert, aber normalerweise ist es immer so, dass der Sommer so ein bisschen der Durchhänger ist, und das würde sich ja dann anbieten, da zu sagen, okay, man sendet im Sommer ein bisschen Wiederholung, bis man dann, wie Olli schon sagte, vielleicht mal dann neue Folgen, sei es jetzt von Detektiv Conan, aber oder halt von One Piece oder sowas, dass man da ein bisschen neuen Content bringen könnte. Ja, also ich würde mir auch sehr wünschen, dass man Detective Conan nochmal von vorne zeigt, denn die ersten vier Staffeln ist wirklich schon eine ganze Weile her, dass die mal im Fernsehen zu sehen waren, beziehungsweise bei ProSieben Max zu sehen waren. Und wir hatten jetzt ja gerade erst den Genuss der fünften Staffel, die jetzt ja sogar schon dreimal durchlief. Und da wird es dann tatsächlich mal wieder an der Zeit, eigentlich die ersten vier Staffeln oder alle fünf Staffeln dann zu zeigen. Ich weiß nicht, ob ProSiebenMax sich das nicht eventuell aufhebt für dann eventuell eine sechste Staffel, die natürlich noch ausstehend ist. Dort ist weiterhin der Stand, dass ProSiebenMax an 9 Folgen dran ist, aber weitere Informationen haben wir da nicht. Aber eventuell wollen sie dann, wenn eine sechste Staffel in den Startlöchern steht, rein hypothetisch, dass sie dann nochmal die ersten 5 zeigen und dann direkt mit der sechsten weitermachen. Das ist ja auch ein ganz runder Abschluss oder runde Fortführung, denke ich. Ja, das ist natürlich auch eine Überlegung wert. Das wird sich der Sender wahrscheinlich auch dazu nochmal Gedanken gemacht haben und überlegen, okay, vielleicht zeigen wir auch nur eine Episode am Tag und füllen das Programm anderweitig noch. Kann natürlich auch vorkommen oder passieren. Aber ich sehe das auch so wie du. Es würde sich natürlich anbieten, wenn man eine sechste Staffel bringt, dass man auch mal alle zeigt, wie so ein Countdown quasi oder ja, eher Marathon, der halt sehr lange dauert, bis man dann da ist. Aber das würde sich natürlich noch anbieten. Aber es ist halt auch die Frage, wie weit ist in der Zukunft ist eine sechste Staffel. Ansonsten würde ich mir tatsächlich, wenn die noch sehr weit weg sein sollte, dann würde ich mir es auch eher wünschen, dass man jetzt schon sagt, okay, komm, dann fangen wir nochmal an mit Staffel 1 bis 4, 5 und danach kann man ja immer nochmal sagen, okay, wir zeigen dann Staffel 3 bis 6 oder so, was auch immer. Ja, es spannt die Leute natürlich tatsächlich sehr auf die Folter, jetzt wo ich darüber nachdenke, wenn man sagt, ja, wir zeigen nochmal von ganz von vorne Folge 1, aber wenn dann die 433 Folgen gelaufen sind, dann gibt's neue Folgen. Das dauert ja wirklich auch eine ganze Weile, bis die ganzen Folgen dann durchgelaufen sind. Aber ProSiebenMax ist ja auch bekannt dafür, mal eine laufende Ausstrahlung zu unterbrechen, um dann neue Folgen zu zeigen. So haben sie es mal, glaube ich, bei One Piece schon gemacht, dann irgendwo mittendrin gecuttet und einfach die neuen Folgen dann gezeigt, die gerade synchronisiert wurden. Also von daher, ja, stehen da viele Optionen offen und ProSiebenMax ist ja insgesamt auch sehr spontan, was das angeht, mit den Serien, die sie ins Programm nehmen und wieder rausstreichen. Also von daher müssen wir einfach schauen, was da die Zukunft da ergibt. Übrigens startet Haikyuu am 5. August, ich glaube, das hatte ich noch gar nicht genannt, und Magic Kaito 1412 endet entsprechend am 4. August. Also wenn ihr diesen Podcast rechtzeitig hört, am 2. August, dann habt ihr noch 2 Tage mit Magic Kaito 1412 vor euch. Wenn ihr diesen Podcast später hört, dann habt ihr vielleicht weniger Zeit mit Magic Kaito 1412 oder Haikyuu läuft tatsächlich schon. Das ist dann davon abhängig. Und wenn ihr den Podcast ganz weit in der Zukunft hört, was mich sehr freuen würde, dann läuft jetzt vielleicht schon wieder der Rerun von Conan Episode 3. Oh, schöne Folge, ja. Gut, dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland-Bereich, aber da gibt es diesmal nichts zu berichten, außer beim Weekly-Bereich. Da haben wir nämlich ein paar neue Weeklies bekommen, beziehungsweise japanischer Manga, das sind ja unsere Weekly-Kapitel. Beginnt mit Kapitel 1055, wo Kokoro in eine missliche Lage geraten ist. Darüber hatte uns Lasse ja schon letztes Mal im letzten News-Podcast kurz berichtet, aber jetzt folgt die genauere Ausführung, was denn in diesem neuen Fall so alles passiert ist. Genau, es ist mal wieder tatsächlich ein 3-Kapitel-Fall geworden. Die haben wir ja seit der Umstellung von Aoyamas Rhythmus 2018 nicht mehr so oft gesehen, nachdem sie jahrzehntelang das Standardformat waren. Tatsächlich jetzt aber wieder 1055, 56 und 57 ein 3-Kapitel-Fall, der tatsächlich auch die ganze Zeit innerhalb der Direktei Mori spielt, das heißt auch die Charaktere innerhalb von Direktiv Conan praktizieren Hashtag Stay at Home, Stay Safe und bewegen sich nicht raus nach der tatsächliche Fall hat sich in Karuizawa ereignet, in Nagano, in einer Villa. Scheinbar stehen da viele Villen rum. Denn sie bleiben in Tokio und reden einfach nur über den ganzen Fall anhand von dem, was sie wissen. Das heißt, der Fall ist natürlich noch diskussionslastiger als sonst, weil alle Charaktere reden nur über das, was da passiert ist und was Yoko Okino von dem Fall mitbekommen und dann später gehört hat. Ich hatte ja beim letzten Mal das auch schon kurz ausgeführt. Einer wurde mit einem Armbrustbolzen im Rücken auf einem Dachboden gefunden, der verriegelt war, wo Yoko Okino in einer Villa war, um dort für eine Location zu scouten, für ein TV-Programm. Und dieser Mann hatte dann auch vorher einen Kartencode geschickt, und Yoko wollte, dass Kokoro das löst, aber Kokoro hatte sich mit Magenproblemen auf die Toilette verabschiedet, wo ihm das Klopapier ausgegangen ist. Das heißt, er sitzt da fest. Und stattdessen kommt aber Kanenori Wakita vorbei, der dann mit Sushi reinspaziert, weil er sagt, Kogoro hat gestern angerufen und gesagt, er bestellt heute vielleicht Sushi für zwei Personen, für sich und Yoko natürlich. Und Wakita ist dann aber ungeduldig geworden, hat sich gedacht, ach Mensch, ich warte gar nicht erst vom Anruf. Ich mache das geht einfach auf mich, aufs Haus und ich mache einfach mal drei Portionen, ohne dass irgendjemand mich drum gebeten hat. Und deswegen schneit er so ein bisschen vorbei. Ungeduldig? Ah, Amuro hatte doch mal gesagt, dass Rum ungeduldig ist. Was für ein Zufall. Und tritt dann an die Seite von Conan und rätselt da so ein bisschen rum und findet den Fall dann tatsächlich rum. Mit ihm zusammen auch raus. Ja, genau. Kogoro greift auch nochmal ein, denn er schickt Conan einen Code, weil er kann Ran nicht bitten um Klopapier, da er sich sicher ist, dass Ran es Yoko irgendwie erzählen würde und er dann blamiert wäre. Deswegen schickt er es Conan als Code, um Conan irgendwie zu verstehen zu geben, dass das geheim sein soll. Ein Mahjong-Code, der darauf basiert, denn wenn wir uns erinnern, in Kapitel 147 haben Conan und Kogoro ja mal zusammen Mahjong gespielt. Und deswegen ist sich Kogoro sicher, dass Conan so einen Mahjong-Code bestimmt auch irgendwie erkennt, obwohl er nur so ein kleines Kind ist. Tatsächlich durchschauen Wakita und Conan den Code von Kogoro, indem er um mehr Toilettenpapier bittet, und können dadurch auch den Code im Mordfall durchschauen. Da hat Kogoro also unwissentlich zur Rätsellösung beigetragen. Geholfen hat es ihm nicht, denn Conan ist nicht so nett und sagt Yoko, und Ran sagt den erst, ja, Kogoro hat einen Code geschickt, weil er nicht wollte, dass Yoko erfährt, was er will. Und dann am Ende zu sagen, übrigens, da wurde Klopapier. Er macht es nicht absichtlich fies, sondern eher, weil er es einfach immer alle Codes erklärt. Aber der arme Kogoro ist vor in Yokos Augen blamiert oder auch nicht, weil sie kommentiert es nur mit einem, ach, Mensch, ja. Scheint nicht das große Ding für sie zu sein. Sie schreit jetzt zumindest nicht in so einem großen, so einen halbseitigen Panel auf, wo sie so, Kia schreit, er will Klopapier, oh nein, wie kann er nur, wenn er auf Klo sitzt? Natürlich nicht. Der Mordfall wird dann auch gelöst, beziehungsweise sie denken, sie haben alles gelöst, aber sie sind natürlich nicht da, deswegen sagt Wakita Yoko, ja, so richtige Beweise hier für das, die Lösung des Codes und wer denn jetzt nur der Mörder ist, haben wir nicht, aber hier, wenn unsere Schlussfolgerungen stimmen, dann müsste da eine Leiche vergraben sein und hier das. Geh doch mal zur Polizei mit deinem Produzenten und dann gucken wir mal, was passiert, beziehungsweise, ja, müsst ihr dann sehen. Also wir haben gar keine klassische Auflösung so wirklich, aber die Rätsel sind gelöst und das ist natürlich alles, was uns interessiert. Der Code wurde ja auch tatsächlich schon im ersten Kapitel gelöst, da habe ich beim letzten Mal von berichtet, weil man das wie bei Conan üblich schon vorher lösen kann. Und diesmal braucht man sogar nicht nur Japanischkenntnisse. Ja, am Ende des Falles merkt Wakita nochmal an, ja, ach Kind, Conan, du bist ja schon ziemlich schlau. Hier das mit dem Rätselcode von Kogoro, ja, das war schon ziemlich gut. Man kann aber auch so drauf kommen, das ist schon richtig, weil es geht da in diesem Rätselcode mit dem Mahjong-Stein um etwas, was fehlt und das führt dann zu der Lösung, nämlich die fehlenden Dinge. Und es würde, man muss ja sich zwangsläufig, wenn etwas da sein sollte, was aber nicht da ist, dann würde das ja die Aufmerksamkeit von jemandem erhaschen, von einfach jemandem, ne, sagt Wakita so, wie zum Beispiel etwas, was fehlt, zum Beispiel ein Shogi-Stein, sagt er mal so als Beispiel. Wie ganz zufällig gewählt, wo er Conan dann fragt, ja, ne, das würde einen interessieren, oder? Und Conan sagt so, oh, mich nicht. Gut für Conan, dass er von dem ganzen Shogi-Stein mit Koji Haneda nichts weiß, denn so muss er immerhin hier an dieser Stelle nicht lügen. Am Ende des Falles, apropos Shogi-Stein und Leute, die ihn gefunden haben und dafür in einem dunklen Keller einen Tritt gegen den Kopf kassiert haben, im Café Poro guckt sich Amuro seit längerer Zeit ein Foto von einer Frau an, was Azusa nicht so gefällt. Sie sagt nämlich, hier ist seine Freundin. Na, ist auch egal, wir haben hier Arbeit zu tun, nicht den ganzen Tag auf dem Handy starren, sagt sie mit ein bisschen geröteten Wangen. Und wir sehen, dass das Foto, was Toro Amuro wohl die ganze Zeit betrachtet, ein Foto ist mit Rumi Wakasa. Und damit endet dieser Drei-Kapitel-Fall auch schon. Die Pause ist nicht sonderlich lang. Wir hatten also das erste Kapitel 1055 erschien am 1. Juli. Das war eine Doppelausgabe der Sunday, das heißt eine Woche darauf später kein Magazin, kein Kapitel. Und jetzt gab es dann die Kapitel am 15. und 22. Juli und jetzt dann eine Woche Pause, wo wieder Zero's Tea Time wir können es ja inzwischen so nennen in Deutschland, erschienen ist ein Kapitel. Und dann am 5. August wird es weitergehen mit Kapitel 1058. Und danach gibt es dann nochmal eine Pause, weil die Shonen-Sunday erneut pausiert. Ist ja so ungefähr die Zeit vom U-Bahn-Festival. Interessant ist noch, Kapitel 1058 wird das letzte Kapitel sein von Band 99. Aller Voraussicht nach das 11. Kapitel. Das heißt, dieser Fall, der damit begonnen wird, wenn es ein längerer Fall ist, also länger als ein Kapitel, wird das auch der erste Fall sein, der dann in Band 100 beginnt. Wo jetzt schon einige Fans spekulieren, dass dieser Fall bestimmt besonders wichtig wird und der jetzt hier in Band 99 im letzten Kapitel ein krasses Startkapitel hat, das dann mit einem ordentlichen Cliffhanger für Band 100 endet. Oder manche Leute spekulieren, dass das jetzt ein Einkapitelfall wird mal wieder, damit Band 100 dann mit einem vollkommen neuen Fall startet, der dann potenziell natürlich auch super wichtig ist. Die Leute scheinen sich in ihren Erwartungen zu steigern, gerade wo jetzt Wakita irgendwie das Shugi-Stück angesprochen hat und Amuro von Rumi Wakasa scheinbar nicht die Augen lassen kann. Und nun ja, das wird man sehen, was da jetzt genau passiert. Wir erinnern uns ja, vor dem Clash of Red and Black, dem ganz großen, da hat Aoyama ja auch mal so ein Witzkapitel mit Kogoro eingefügt, wodurch dann später klar wurde, das hat er gemacht, weil dadurch hat das so genauso gepasst, dass Kapitel 600 genau auch Kapitel 600 ist und nicht irgendwie Kapitel 599. Vielleicht schiebt er also jetzt wieder rum oder vielleicht wird es am Ende auch nur wieder ein ganz normaler Drei-Kapitel-Fall. Wer weiß es schon genau? Im nächsten News-Podcast wissen wir auf jeden Fall mehr dazu, denn dann werden schon die ersten Kapitel dieses Falls erschienen sein. Ja, auf jeden Fall spannend ist natürlich auch dann die Tatsache, dass es ausnahmsweise mal wieder ein Drei-Kapitel-Fall gewesen ist, nicht? Also, dass man hier nicht gesagt hat, ein Vier-Kapitel-Fall, weil ich muss sagen, ich hätte ganz gerne noch die Auflösung gehabt, wie Kokoro dann doch noch an Klopapier kommt oder auch nicht und wie er dann errötet, falls er dann bemerkt, dass doch alle Bescheid wussten, dass er ohne Toilettenpapier auf der Toilette saß. Das hätte ich ganz gerne noch gesehen, hat mir irgendwie so ein bisschen sogar gefehlt. Aber gut, ja, das könnte natürlich auch ein Hinweis sein, dass es vielleicht mit was Großem dann losgeht. Insgesamt muss ich sagen, mir hat das ganz gut gefallen, dieser Fall, dass sie in der Detektei geblieben sind. Ich weiß nicht, ob das wegen Corona wirklich beabsichtigt war oder nicht. Du hattest ja diese Stay-at-Home-Geschichte angesprochen, aber ich fand dieses Setting, das hatte irgendwas, dass man sich nur in der Theorie über einen Fall unterhält und Gedanken macht und dann den, ohne selbst persönlich anwesend zu sein, löst. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend, diese Idee. Mich so ein bisschen, weiß nicht, an Sherlock Holmes erinnert, wo die Klienten zu ihm kommen und er es schafft schon, den Fall zu lösen anhand der Beschreibung, die er bekommt und schickt dann nur noch jemanden los, der es für ihn bestätigt. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Und ja, deswegen muss ich sagen, fand ich das trotz, da, dass sich das Setting nie groß gewechselt hat, einen sehr guten Fall und die Punkte mit rum, ja, waren auf jeden Fall auch, ich habe auch nochmal davor die Kapitel gelesen zu dem vorherigen Fall und ja, das war dann nochmal ganz spannend, dann auch nochmal zu sehen, wie Burm dann auf Rumi Wakasa oder Kobayashi, ich meine, die wäre auch zu sehen gewesen, auf dieses Bild geschaut hat. Ja, auf jeden Fall wirklich eine spannende Entwicklung und du hast ja schon dieses ungeduldig angesprochen, was bei Wakita rauskam. Ja, doch, also war wirklich ein guter Fall, muss ich sagen. Ja, dann machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir heute ein neues Ending für euch, beziehungsweise ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Wir zur Aufnahme dieses Podcasts noch nicht, aber es wurde bisher angekündigt. Ending 62, Hoshi Ai, und die Details dazu hat Lasse. Genau, Conan ist ja öfters mal so ein kleiner Promotion-Zweig, wo dann der größere Plattenlabels in Openings und Endings von neuen Acts irgendwelche Lieder platzieren, damit die vielleicht ein bisschen Popularität bekommen und die Karriere so ein bisschen kickstarten. Das ist jetzt schon mehrmals passiert und es passiert jetzt wieder, denn Giza, das Plattenlabel, schickt uns jetzt All at Once ins Rennen. Eine dieses Jahr gegründete Zwei-Mann-Band, beziehungsweise ein Gesangsduo aus den beiden Sängern Naruto und Itsuki. Nachnamen haben sie scheinbar nicht. Naja, kann man sich auch leichter merken. Und sie haben bisher ein Lied gemacht, das heißt 12 Centimeters. Das ist auch bei uns im Blog verlinkt, weil wir haben jetzt halt vorher keine Preview dafür gehabt und sie haben auch keine veröffentlicht. Deswegen kann man vielleicht mal in den vorherigen Song von denen reinhören, der, wo wir jetzt auch gerade schon mal wieder bei Corona sind. 12 Zentimeter ist nicht genug Abstand, übrigens. Aber... Genau. Ihr neues Lied Hoshi Ai bezieht sich auf das Tanabata-Fest, was jetzt Mitte Juli war, also ein kleines bisschen spät dran mit dem Ending. Und Hoshi Ai ist eben das Treffen in den Sternen zwischen Urihime und Hikoboshi, den beiden Liebenden in den Sternen, die sich nur einmal im Jahr treffen können. Die Anspielung auf Shinichi und Ran schreiben sich quasi von alleine. Vermutlich wird das Ending also erneut auf die beiden und dann noch Conan fokussiert sein. Man schon mal bei dem 12 Centimeters Lied reingehört hat, sie sind sehr balladenartige Sänger, sehr ruhiges, vom emotionalen Gesang getragenes Lied, womit ich jetzt vielleicht so ungefähr 50% der Endings beschrieben habe oder mehr. Das heißt, ich denke mal, hier wird uns ein relativ normales Ending vom Song her erwarten. Das Ending startet dann mit der Episode, die am 1. August in Japan ausgestrahlt wird, nämlich Episode 977. Genau, und unsere Bewertung dann zum Ending, die gibt es natürlich im nächsten News-Podcast dann brandfrisch wieder mit, da wir es jetzt dann, wie gesagt, noch nicht gesehen haben. Ja, machen wir weiter mit dem Anime in Japan-Bereich. Da haben wir tatsächlich mal wieder neue Episoden für euch. Hatten wir letztes Mal schon angekündigt. Und wir starten mit der Episode 975, das Geheimnis der Suche nach der Ehefrau. Und ob die Ehefrau gefunden wurde, das weiß Olli. Ja, ist nicht überraschend, dass es sich bei dieser Episode um eine Filler-Episode handelt. Oh. Also das schon mal vorweg. Ansonsten nehme ich erstmal nichts vorweg, sondern fange vorne an. Es geht eben um besagte Ehefrau, die ist verschwunden und ihr Mann hat halt ja so einen kleinen Steckbrief gemacht von ihr, weil er sie halt sucht und der sieht halt im Prinzip so ähnlich aus, wie wenn man... ja, vermisste Tiere sucht, da oben ist ein Foto dann von ihr zu sehen und unten drunter, ja, sind so ein paar Details, was sie so gemacht hat, wie sie aussieht und unter anderem, dass sie wohl, ja, in einem Theaterclub gespielt hat und dass sie, ja, verschiedene Interessen hat und halt, um so ein bisschen, um sich ein Bild von der Person zu machen, geht er mit diesen Flyern in die, Fußgängerzone wollte ich schon sagen. Weiß nicht, ob es das in Japan gibt. Auf jeden Fall am den Bahnhof Baker und verteilt halt seine Flyer da und fragt, haben Sie denn meine Frau gesehen? So sieht sie aus. Wäre ganz gut, wenn Sie irgendwie helfen können, weil sie ist verschwunden. Und ja, es ist dann aber leider so, dass ihm keiner der entsprechenden Passanten helfen kann. Und deswegen ist er dann auch ganz betrübt und dann, ja, fängt es an zu regnen und plötzlich steht eine Frau neben ihm mit einem Regenschirm und als er hochsieht, denkt er zuerst, oh, das ist seine Frau, die übrigens Tomomi heißt. Das ist sie leider nicht, denn das ist Ran, die in Begleitung von Conan unterwegs ist. Aber als Ran dann einen Blick auf den Steckbrief wirft, erinnert sie sich, dass sie eben Tomomi schon mal gesehen hat. Sie hat als Floristin in einem Baker-Einkaufszentrum gearbeitet und ja, daraufhin nimmt Ran sozusagen den Mann mit in die Detektei und sagt dann zu Kogoro, hier, verschwundene Ehefrau, du bist ja Detektiv, ist dein Job, also wäre doch ganz gut, wenn du da mal ermittelst und die Frau, ja, suchst. Und Kogoro ist da zunächst nicht so von begeistert, sagt sich, oh nee, will ich nicht, weil immerhin ist sie eine erwachsene Frau und sie ist ja erst ein paar Tage weg. Das kann ja schon mal vorkommen, wenn eine erwachsene Frau mal ein paar Tage außer Haus ist. Das ist nichts Ungewöhnliches. Da hakt dann der Ehemann aber ein und sagt, ja doch, gerade das ist ungewöhnlich, weil die beiden wohl ihren Hochzeitstag feiern wollten und da wollten die schick essen gehen und da hat sich die Frau auch schon sehr darauf gefreut. Ja, und war dann an dem besagten Tag halt nicht da. Und ja, das ist halt schon ein sehr merkwürdiger Umstand. Und dann war er wohl auch schon bei der Polizei, aber die konnte ihm halt wohl auch nicht helfen. Und dann, ja, lässt sich Kogoron mehr oder weniger dazu dann überreden, den doch Ermittlungen aufzunehmen, denn die Frau kann laut Aussage des Mannes auch nicht einfach so verschwunden sein, denn sie hat ihr Portemonnaie im Wohnzimmer liegen lassen und ihr Telefon auch, also kann die eigentlich nicht weggelaufen sein. Ja, und dann geht Kogoron halt los in der Nachbarschaft, Conan heftet sich so ein bisschen an ihn dran und sagt dann, ja, wenn du mit mir unterwegs bist als Kind, das fällt dann nicht so auf, wenn du hier alle Leute befragst, nimmt Kogoron dann halt so hin, wie er halt so ist, mit Murren so, na gut, dann. Na, und dann befragen sie halt die einzelnen Nachbarn so, ob die was gesehen haben, was sich denn so ereignet haben könnte. Und ja, dann erfahren sie eigentlich in der Regel erstmal so eigentlich nichts Genaues, kriegen immer nur so ein paar Bröckchen dann zu hören. Unter anderem halt wohl auch, dass das Ehepaar sich nicht so ganz verstand, weil sie öfter mal miteinander gestritten haben und dann so, ja, ganz komische Sätze fielen wie lass mich heute noch leben oder töte mich morgen. Also ganz merkwürdig, das wird auch von mehreren Personen so ausgesagt und bestätigt. Also muss es ja wahr sein, wenn das mehrere Leute sagen. Und ja, dann gehen sie halt zu dem Haus zurück von dem Mann und dort steht dann plötzlich Inspektor Takagi und Megure ist... Nee, ich glaube, der kommt erst später noch. Erstmal ist Inspektor Takagi da und sagt dann zu dem Mann, ja, wir haben einen anonymen Tipp bekommen, dass wohl in ihrem Garten die Leiche ihrer Frau vergraben wurde. Und das kann natürlich erstmal keiner glauben. Und dann beginnt die Polizei halt zu graben und findet die Leiche dann aber in dem Blumenbeet. Im Garten findet die tote Frau und dann... Ja, ist natürlich erstmal, ja, die Welt offen sozusagen. Alle sind erschreckt und der Mann ist, ja, auch aus allen Wolken. Kogoron ist dann allerdings der Meinung, dass der Mann der Täter ist und dass er sie alle nur verarscht hat und ihnen was vorgespielt hat und sagt dann, ja, hier, ne, wollten, dass wir sie suchen und in Wirklichkeit sind sie das, wollten mich nur ausnutzen und so weiter. Dann kann Conan aber eingreifen und ja, Kogoron betäuben mit seinem Narkosechronometer, wie er das halt so macht. Und dann ja, wird der Fall von Kogoron bzw. Conan mit Stimmtransposer dann aufgeklärt. Die besagten Nachbarn, die sie halt befragt haben, die sind dann auch alle anwesend. Und ja, dann finden sie halt sozusagen die Widersprüchlichkeit in der einen Aussage von der einen Nachbarin. Und ja, kommen dann eben darauf, was sich wirklich ereignet hat um den Tod der Ehefrau, wer denn der Täter ist und auch was es mit den ja, seltsamen Sätzen auf sich hatte, die die beiden gesagt haben. Und ja, nachdem dann der Fall aufgeklärt ist, gerät dann der Ehemann nochmal so ein bisschen in Rage, weil natürlich seine Nachbarin seine Ehefrau umgebracht wurde von einer seiner umliegenden Nachbarn und da will er zunächst selber dann noch zum Täter werden, aber auch das kann dann gekonnt von Kommissar Megure verhindert werden und ja, die entsprechenden Täter werden dann festgenommen und damit endet dann die Episode, ja, mehr oder weniger tragisch mit einem guten Moment, sag ich mal, was mich dann gleich überschlagen lässt zur Bewertung dieser Episode. Ganz kurios fange ich hier mal am Ende an, weil das finde ich wirklich gut, wie dann halt quasi Megure ja in seiner Funktion als Kommissar und wichtige Führungsperson, so nenne ich ihn mal, wie er es dann geschafft hat, den Mann sozusagen wieder auf den Boden zu bringen. Das fand ich war eine gute, ja, auch Synchronleistung, fand ich. Das hat sehr gut gewirkt, wie er sozusagen dann seine, ja, Erfahrungen als Kriminalbeamter hat spielen lassen und dann, ja, was, wie das dann sozusagen, ja, entgleist ist oder, wie sagt man, beruhigt wurde. Ja, ansonsten springe ich jetzt mal wieder an den Anfang und sag, so, am Anfang dachte ich noch, ja, klingt nach einer recht spannenden Filler-Episode halt, da könnte was draus werden. Hatte dann auch so, ja, gegen Mitte so die Idee, ja, das ist eine ganz solide Episode, entwickelt sich gut. Schauen wir mal, was noch so kommt. Und naja, der Rest war dann bis auf eben angesprochenen Moment eher nicht so berauschend, wie ich fand. Und auch dann das eigentliche Motiv fand ich wirklich, ja, echt absolut blödsinnig, sage ich mal. Deswegen bringt man keinen Menschen um, nur weil man mal ein paar Streitigkeiten hat. Aber das kommt in Conan ja öfter mal vor. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es absolut blödsinnig. Und deshalb dachte ich, so als ich fertig war mit der Episode, ja, hat gut angefangen. Waren auch ein paar nette Referenzen mit bei, was sich dann auf so die Zitate bezogen hat und dann eben auch der Schluss. Aber am Ende, wie gesagt, war ich dann doch eher enttäuscht und würde sagen, Episode muss man nicht unbedingt sehen und vergebe hier eine Bewertung von 2 von 5 Heckenscheren. Ja, gut, dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Episode, Episode 976, Verfolgungsjagd im Detektivtaxi und was sich dort so abgespielt hat, das weiß Johannes. Ja, und eigentlich hätte man die Episode auch das Geheimnis der Suche nach dem Gürteltier nennen können, an Anlehnung an den vorherigen Episodentitel. Ja, also es ist eine sehr spezielle Folge, aber der Reihe nach, wir fangen mal an mit Conan und Kogoro, die sich auf einem Fischmarkt informieren nach einem Gürteltier. Und es stellt sich raus, dass die beiden beauftragt wurden, sind von einer jungen Frau, ihr Haustier zu finden, ein Gürteltier. Ich wusste bislang nicht, dass man Gürteltiere als Haustier halten kann. Keine Ahnung, oder warum man das machen sollte. Aber das kommt später am Ende nochmal raus, warum das gemacht wurde. Auf jeden Fall erkundigen sie sich da nach dem Gürteltier und da die Bardame die Befürchtung geäußert hatte, das Gürteltier könnte dort verarbeitet worden sein und Kogoro diese Befürchtung einfach ungefiltert wiedergibt, sind natürlich die Fischhändler zutiefst empört und ihre Ehre gekränkt und vertreiben ihn mehr oder weniger mit Wasserschläuchen und spritzen ihn ab. Und völlig entnervt bestellt er sich dann mit Conan ein Taxi. Sie wollen wegfahren und treffen dort auf einen Taxifahrer, der Kogoro direkt erkennt. Ein sehr junger Taxifahrer, und der sagt, der heilauf begeistert ist und Kogoro kurzerhand einen Heiratsantrag macht. Und Kogoro ist schockiert, es gibt ein großes Rumgeschrei, es wird nicht auf die Straße geachtet und sie beruhigen sich wieder und Kogoro ist dann doch irgendwie ein bisschen geschmeichelt, auch wenn der Heiratsantrag vielleicht nicht ganz so ernst gemeint war, sondern im Überschwang der Emotionen getätigt wurde. Zeigt es doch die Verehrung für Kogoro. Sie fahren ein bisschen rum und Kogoro sagt dann, naja, komm, fahren Sie den langen Weg. Und dann erinnert sich der Taxifahrer, wie zwei Leute, die zwei Gäste, die er transportiert hatte, einen Tag zuvor, auch gesagt hatten, sie wollen einen langen Weg fahren, obwohl es einen viel kürzeren Weg hätte geben können. Und er bezeichnet sie als, ich glaube, die seltsamen Sonnenbrillenbrüder. Und seltsam, weil sie die ganze Zeit irgendwie singen und auch sehr komisch gekleidet sind. Und sie fahren dann quasi dieselbe Strecke, die auch diese seltsamen Sonnenbrillenbrüder gefahren sind. Und Kogoro ist natürlich wenig begeistert, kann sich aber auch nicht groß wehren. Sie fahren dann hinterher und erzählt dann ein paar Informationen, was alles so passiert ist während dieser Fahrt, wo sie gehalten haben. Und Kogoro döst während der Fahrt ein, was den Taxifahrer zu der Annahme verleitet, Kogoro löst gerade schon den Fall als schlafender Detektiv und geht ziemlich nah an Kogoro ran, der dann aufwacht, einen Schreck kriegt und wegrennt. Und ja, Conan und der Taxifahrer dann hinterher und sie kommen bei einem Obon Kamin Festival, heißt das. Das ist irgendwie so ein Totenfest gemischt mit Einflüssen aus Hollywood, beziehungsweise Halloween und Kostüme, deswegen Hollywood, das so einzigartig ist und dass dort wohl groß gefeiert wird und dass davor eine Fabrik stand und deswegen Kamine. Naja, das wird so ein bisschen erklärt und Conan bemerkt, ja, irgendwie werden ja hier oder Sie kommen so im Gespräch darauf, dass ja hier sehr viel Geld umgesetzt wird, wenn das so ein Riesending ist und auch im Internet bekannt. Und ja, Conan vermutet irgendwie, dass da was in der Luft ist, dass hier möglicherweise die Einnahmen, die natürlich auch zentral verwaltet werden, möglicherweise gestohlen werden könnten. Und natürlich sind diese Sonnenbrillenbrüder im Verdacht geraten. Ja, ein bisschen später, wir haben einen Timeskip, das Fest ist in vollem Gange, die Gelder, beziehungsweise ist schon fast zu Ende, die Gelder werden dann eingezahlt in den Safe und Conan versucht die Täter dann irgendwie dingfest zu machen und ja, die Täter erscheinen dann auch tatsächlich anders als von Conan vermutet. Er hatte sich hier ein bisschen geirrt, wie die Täter denn das machen. Die Täter ja, entkommen dann quasi mit zunächst mit dem Geld. Und Conan hinterher mit dem Solarskateboard gibt es ein paar coole Szenen, die so ein bisschen an die Openings erinnert haben aus ganz frühen Zeiten. Also ich weiß nicht welches genau, aber auf jeden Fall aus sehr frühen Zeiten gab es so ein bisschen was, wo ich sagte, oh, das ist ja mal eine ganz coole Szene, so wie er dann so ausweicht, dem Müll, der auf ihn geschmissen wird, auf dem Skateboard. Und dann kommt natürlich, wie es kommen muss, der Taxifahrer spielt auch nochmal eine Rolle. Conan begegnet ihm zufällig und sie jagen dann zusammen. Diese Täter, es geht wieder zurück auf den Fischmarkt und ja, plötzlich taucht dann auch noch das Gürteltier auf. Und wenn ihr euch jetzt irgendwie denkt, das ist alles ein bisschen komisch, muss ich euch sagen, das ist der Episode geschuldet. Sie war auch sehr komisch. Diese Suche nach dem Gürteltier, dieser Fall, der da entstanden ist, es war alles in allem wirklich, ja, verrückt. Also es war keine gewöhnliche Conan-Folge, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte das gelesen, dass der Produzent dieser Folge wohl auch für diese, ja, wie sollte man das sagen, besten Filler, goldenen Fillerfilets, wie so diese Insektenmenschen-Folge verantwortlich war und die Granny Collection, die Tokyo Granny Collection, was auch schon sehr, naja, besondere Episoden waren mit sehr viel Humor, sehr wenig Detektivarbeit. Und das hat sich auch in dieser Folge gezeigt. Und ich muss wirklich sagen, diese Folge war anstrengend. Also sie war nicht lustig. Der Plot, der war völlig bekloppt, im wahrsten Sinne des Wortes, um das mal so deutlich zu sagen. Dieses Gürteltier, was irgendwie eine Rolle gespielt hat, aber irgendwie auch nicht. Das wurde zwischenzeitlich auf den Geldtransporter geworfen. Es, weiß nicht, das ist dann noch am Ende noch abgehauen, das Gürteltier, weil die Bardame das nur gekauft hat, damit das Gürteltier mit Kokoro zusammen Fälle löst. Und dann ist das Gürteltier noch weggerannt und hat noch Conan und Kokoro überholt. Also da waren so viele verrückte, wirklich verrückte Szenen drin. Die singenden Täter, die irgendwie ein Verschnitt waren zwischen Gin und Ja. Wodka, das hat es auch nochmal ganz verrückt gemacht. Die haben in einer Tour gesungen, sogar als sie verhaftet wurden. Und ich weiß nicht, was das sollte. Also es waren entweder sehr viele Anspielungen, die ich einfach nicht verstanden habe. Es war nicht mein Humor, den ich nicht verstanden habe. Aber es war einfach doch also sehr, sehr, sehr komisch. Und ja, eigentlich muss man sagen, es ist sogar eine Folge, die in der Bewertung sehr schlecht ist. Aber sie ist halt schon so schlecht, dass man sie vielleicht mal gesehen haben sollte. Es bietet sich tatsächlich an, mal reinzuschauen. Allerdings muss man wirklich mit der Erwartungshaltung rangehen, dass es keine normale Detektiv-Conan-Folge ist, sondern eine sehr besondere. Und wie gesagt, mein Humor und alles hat es nicht getroffen. Ich kann nur ein Gürteltier vergeben und das ist schon auf die Windschutzscheibe vom Geldtransporter gefallen. Dem geht es wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut, weil die Folge war wirklich, wirklich, das ist wahrscheinlich schon der Filler des Jahres, aber ja, er führt die Rangliste von unten an. Also es ist wirklich nicht gut, aber doch so, dass man sagen muss, vielleicht schaut ihr es mal wirklich an, um euch ein eigenes Bild zu machen. Und es gab auch sehr viele Reaktionen tatsächlich auf diese Episode, weil sie halt doch sehr, sehr verrückt ist. Und dieser Heiratsantrag mit dem Taxifahrer, also da hat so viel reingespielt, das kann man lustig finden oder man empfindet es als anstrengend. Wie war das bei dir, Olli? Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss echt sagen, ich muss es vorwegnehmen. Also, ich habe eben bei deinen Ausführungen herzhaft gelacht. All diese Lacher gab es beim Anschauen der Episode überhaupt nicht. Also, es fing ja schon an mit dem Gürteltier am Anfang, Kogoros Auftrag, Gürteltier suchen. Dann das Absurde, gleich zuerst, er geht auf einen Fischmarkt, um ein Gürteltier zu suchen, weil die dort vielleicht ein Gürteltier verarbeitet haben in Fischkuchen oder sowas. Auf einem Fischmarkt ein Gürteltier, das war schon das Erste, wo ich dachte, hä? Warum? Ist doch kein Wunder, dass Kogorow von denen da hier lauthals weggejagt wurde. Und ja, dann das mit der Taxifahrt, das war auch so ein Ding. Also eine Sache hatte mich da spontan an Corona erinnert. Tatsächlich diese komische Windschutzscheibe hinter dem Taxifahrer. Dachte ich, was ist das jetzt? Sieht aus wie eben aktuell im Geschäft so eine Plastikfolie. Aber das tut da, glaube ich, nichts bei zur Sache. Jedenfalls dann eben die Tatsache, dass sie ins Taxi steigen, dieser Taxifahrer von Kogorow derart begeistert ist, dass er jedes Mal nach hinten schaut, die Straße nicht im Blick behält und dann die Comedy-Einlage von Conan kam, schauen sie auf die Straße und er immer so schräg hochgeguckt hat mit diesen halb zugekniffenen Augen und diesem ja nach unten gezogenen Mund, so nach dem Motto, ich habe ihnen gesagt, sie sollen auf die Straße schauen. Und das haben die in jeder Szene in diesem Taxi gebracht. Und ja, bei Conan fand ich, sollte es auf Comedy abzielen, aber finde ich auf der anderen Seite von diesem Taxifahrer, der für Kogorow und Conans Leben in dem Fall verantwortlich ist, unverantwortlich, dass der immer wieder nach hinten schaut. Und ja, dann als er von diesen singenden Tätern erzählt hat, als sie das erste Mal gesungen haben, dachte ich schon, wow, was ist das? Aber jetzt mal ein kurzer Ausschwenk zu einem anderen Anime. Ich hoffe, das ist hier erlaubt. Als ich diese Täter gesehen habe, wie die angezogen sind, musste ich ganz spontan an Gajil aus Fairy Tail denken, wenn der in der Bar seine Songs singen wollte. Stimmt, ja, weil ja. Die sahen echt genauso aus. Und ich dachte, was ist jetzt los? Stimmt. Ja. Ich musste tatsächlich an die Blues Brothers. Auch, sagen. Ne? Kennt auch. Kennt diesen Film noch jemand? Ja. Das wäre das Erste, so, wo ich gesagt habe, ja, das ist das Erste. Und das, was wo Olli das jetzt sagt, da wäre ich nicht drauf gekommen, aber du hast recht, ja, das auch. Ja. Ja, und dann eben, ja, die Tatsache, dass die halt die ganze Zeit gesungen haben, war ungewöhnlich, aber ja, ist jetzt nicht so das Schlimme. Aber, und dann eben auch dieses, dass sie versucht haben, dann so ein bisschen Mystery reinzubringen mit, ja, warum sind die denn länger gefahren als möglich? War so ein bisschen in die mysteriöse Richtung. Hätte was draus werden können. Und ja, dann ermitteln sie auch so ein bisschen weiter in die Richtung. Und aber während die das alles lief, dachte ich die ganze Zeit, was ist mit dem Gürteltier vom Anfang, worum es eigentlich geht? Naja, und dann ermittelt Conan da ja, dann kommt ja eben das mit dem Überfall und dem Safe auch so. War ja auch noch ganz in Ordnung, sag ich mal. Aber als Conan sich dann geirrt hatte, was Johannes schon gesagt hatte, und er ist nun nicht unbedingt weit weg von diesen Sonnenbrillenbrüdern im weißen Anzug. Und er sieht, wie die auf diesen Geldtransporter zugehen, und da habe ich nur gedacht, hallo, das sind die doch, das sind diese Singenden, und das sieht Conan nicht, und dann hauen die ab und er muss hinterher mit dem Skateboard. Da habe ich gedacht, was geht denn da ab, warum sieht er das nicht? Das habe ich sogar gesehen als Zuschauer, dass sie das sind. Also die hatten zwar ihre Anzüge nicht an, aber trotzdem die Frisur und die Statur, das ist ja alles gleich. Und das will unser kleiner Meisterdetektiv nicht gesehen haben? Also da war ich auch schon leicht und dachte, hä, was soll denn dieser komische Plot-Entwicklung hier? Und ja, dann nochmal am Ende, das fand ich auch so kurios, dann hatten die Polizisten ja so eine Straßensperre gemacht in der Verfolgungsjagd, damit die nicht über die Brücke fahren. Und dann konnten die ja nur auf den Fischmarkt fahren. Und dann fahren die auf diesem Fischmarkt da rum, den ganzen Platz lang. Und die Polizei lässt das einfach zu, dass sie da kreuz und quer fahren und Leute überfahren könnten. Da dachte ich auch, hä? Und die Fischer und mit dem Wasserschlauch dann so auf dieses Auto gehalten haben. Ja. Oh Mann. Und dann eben was am Ende. Auch, was mich auch ziemlich an Blues Brothers erinnert, den Film. Da wird ja auch immer mit dem Auto durch alles durchgefahren. Und ich glaube, der Writer von dieser Episode fand das den Film sehr lustig. Ja, ich glaube, ich habe ja vorhin gesagt, diese Anspielung, also ich weiß nicht, ob es eine Hommage oder Anspielung sein sollte, also Klar, ich weiß nicht. Ich bin da noch sehr unentschlossen. Wenn, dann war es auf jeden Fall nicht gelungen, finde ich. Ja. Ja, und dann am Ende halt so ganz plötzlich taucht dieses Gürteltier auf einmal auf, wo man so denkt, warum ist denn das auf einmal in diesem Wagen so? Was, die ganze Folge hat man es nicht gesehen und nur es hat überhaupt keine Rolle gespielt, man hat es vergessen und am Ende taucht es ganz plötzlich wieder auf. Genauso wie dieser Taxifahrer da so. Conan trifft den ganz zufällig auf der Straße und dann fahren die da hinterher. Also, Aber das fand ich, ja. was ich noch viel schlimmer fand, ist ja die Tatsache, dass sie ein Gürteltier geklaut haben mit der Intention, wir nehmen dieses Gürteltier und werfen das auf den Geldtransporter, um den zu stoppen. Also, Ja, was ist denn das war das denn auch so gedacht? Also, hirnrissig. dieser Plot, der wäre ja dem Zuschauer nie, das hätte er sich nie erschließen können. Und genau wie du sagtest, auf einmal taucht dieses Gürteltier, das Auto fährt ins Wasser und das Gürteltier rollt dann da so raus und springt Conan in die Arme, der das dann fängt. Aber da habe ich mir auch gedacht, also, nee, nee, nee, das war wirklich. Ja, Ja. und genauso war es ja dann auch entsprechend den Kommentaren unter dem Artikel zu entnehmen, wo ich dann auch so echt so dachte, also wenn wir jetzt die Wahl haben zwischen diesen Filler-Episoden, dann doch lieber Pause oder Remaster bringen, als solche komischen Episoden zu bringen, weil die hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen und es ist wirklich, wie Johannes sagt, man muss sie sich eigentlich nur angucken, wenn man mal was absolut Beschissenes sehen will, um mal mitzureden, wie bescheuert diese Episode ist. Und auch bei mir sage ich, also kann man auf jeden Fall drauf verzichten und kriegt auch nur einen von fünf singenden Brüdern da. Also. Was Johannes vorhin angesprochen hatte, mit dem Produzenten, der gleiche ist wie bei anderen Filler-Episoden, es ist tatsächlich der Writer, also Ah, noch schlimmer. okay. Yoshio Urasawa, ein 69-jähriger Drehbuchautor, der scheinbar bekannt ist für seine witzigen Szenarien. Richtigerweise, er hat tatsächlich beide Episoden geschrieben, die du angesprochen hattest, die Granny Collection und der Insektenmann. Ja, und er scheint ein Writer zu sein, der sich auf Comedy spezialisiert hat. Hat auch sowas geschrieben, irgendwie 18 Folgen Digimon, den 21. Krayon Shin-Chan-Film, ein paar Episoden und einen Film von Lupin den Dritten, Osomatsu-kun. Also, er hat schon einige Credits und ja, sein Fokus liegt scheinbar auf Komik, was wir jetzt in Con dreimal bewundern durften. Und ich würde sagen, dreimal ist mehr als genug. Mach bitte keine Folge mehr. Ich habe sie alle drei gehasst, eine furchtbarer als die andere. Und also, ich sehe, ich halte ihm das zugute. Ich sehe, das soll witzig sein. Ich verstehe, dass dies ein Versuch ist, Comedy zu praktizieren. Es funktioniert nicht. Hör bitte auf. Ja, kann man so sagen. Also gleich als Johannes das eben schon erwähnt hatte mit, ja, er hat auch hier den Insektenmenschen geschrieben und die Granny Collection, dachte ich, oh, ja, da war was. Und ich erinnere mich, glaube ich, dass wir die damaligen News-Podcasts, auch die Episoden, alle nicht gut bewertet haben. Also zwei, ich glaube, wenn überhaupt, hat vielleicht eine mal drei Sterne. Nee, Ich nee, glaube nein, aber nein, nie, die sind ne? alle Also, schlecht abgeschnitten. Und das Problem ist doch, die Comedy funktioniert nicht. Ich sehe das auch wie Lasse, ich kann das verstehen und ich weiß auch, da soll eine Komik da sein, aber es funktioniert halt nicht. So, die zündet nicht. Und das ist so ein Problem, wo ich mir denke, ihr habt es jetzt wirklich, wie Lasse sagt, dreimal probiert. Versucht es nicht nochmal, dann lieber Wiederholung oder sagt halt, okay, wir machen wieder Filler, die mal drei Teile lang sind, wo man ein bisschen mehr Zeit hat, ein bisschen mehr Plot, wo man merkt, okay, da ist wieder mehr der Mystery im Vordergrund und vielleicht mal ein bisschen kniffligerer Fall, als das vielleicht eine Einfiller-Episode ist. Das würde mich schon sehr freuen. Kleines bisschen in meiner Wut gerade möchte ich doch zurückrudern. Hör bitte auf mit dem Conan-Sachen, weil es funktioniert nicht in Conan, aber ich sag mal so, in Krayon Shin-Chan oder so oder in einem anderen Anime, der von sich aus inhärent wesentlich mehr auf Comedy setzt, kann auch so ein Szenario wahrscheinlich wesentlich besser funktionieren. Aber innerhalb von Detective Conan funktioniert dieses Stil meiner Meinung nach nicht. Deswegen hör bitte nicht auf. Schreib gerne so viele Drehbücher, wie du willst, aber vielleicht nicht in dieser Art für Detective Conan. So. Übrigens auch lustig, er hatte scheinbar keine Lust, den Figuren Namen zu geben, denn in diesem Filler hatten auch keine der Personen irgendwelche Namen, wenn ich Das mich ist richtig richtig, ja. entsinne. Stimmt, Ja. selbst der Taxifahrer nicht. Ja. Nun ja, also wie gesagt, Yoshio Urasawa, entweder du schreibst für Con ernster oder lass es einfach bleiben. Ja, kann man so sagen. Also es ist schon schwierig, denke ich mal auch ganz allgemein, die Genre Mystery und Comedy miteinander zu vermischen, weil das sind ja eigentlich zwei gegensätzliche Genre und selbst wenn man es versucht, müsste es eigentlich so sein, sage ich mal, von meiner Meinung nach, Mystery-Anteil 80% oder 90% und halt der Rest dann Comedy, dass es wirklich nur ganz wenig ist, so wie es bei einigen Fällen dann vielleicht mal so der Fall war. Mir fällt jetzt nichts passendes ein. Ich finde, im Normalfall kann Conan schon Leichtherzigkeit und auch mal richtige Comedy in guten Fällen auch miteinander vereinigen. Das ist jetzt, sehe ich jetzt nicht so, dass Conan eine vollkommen comedy-befreite Serie ist, auf keinen Fall. Aber ich würde mal sagen, das hat man normalerweise, kriegt man das ohne singende Männer in weißen Anzügen und ein Gürteltier hin. Ja, das kann man so unterschreiben. Ich glaube, Humor, den gibt es ja in Detektiv Conan und es sind halt immer mal so sarkastisch-schnippische Bemerkungen oder ein Kokoro, der ohne Klopapier auf der Toilette ist, wo man vielleicht mal schmunzeln muss oder drüber lachen kann. Aber genau, in dieser Form, wie es halt in dieser Episode war und in diesen anderen Episoden, die für die der Writer verantwortlich war, bitte nicht mehr. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig jetzt. Ich sehe es schon kommen, die nächste Episode von ihm ist so ein Crossover aus seinen bisherigen drei Füllern. Kommt das Gürteltier, die Grannies und die Insektenmenschen. Ja. Und da muss Con zwischen all den drei irgendeinen Fall lösen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Yoshio Urasawa komödische Con-Episoden Shared Universe. Das wird dann der Dreiteiler, den ich mir gewünscht habe. Ja, oh Gott. Oh, bestens, ja. Mit diese erinnert mich an diese eine Füller-Episode, wo die alle da irgendwie den umgebracht haben und dann alle irgendein Merkmal am Täter am Opfer hinterlassen haben und den dann in das jeweilige Zelt von dem anderen geschleift haben, so, ich war's nicht, ich schieb den Verdacht mal auf den und der schiebt den auf den und Megure brüllt die alle nur an, was macht ihr hier eigentlich? Ah, stimmt, ja, da war was. Die Filler, die wir schon längst wieder verdrängt hatten, ja, ja. Olli kramt sie hervor. Ja, besser, wir machen die Kiste zu, Schlüssel rum und Schlüssel wegschmeißen. Rum? Ja. Rum. Vielleicht gibt es ja einen Podcast dazu, die schlechtesten Filler-Episoden aus Conan. Dir wird lang der Podcast. Ja. Nach Episode 976 am 18. Juli lief übrigens eine weitere Wiederholung. Am 25. Juli Episode 271. Das Bild des Entführers. Und jetzt gestern, wenn ihr das hier hört, lief am 1. August Episode 977 mit eben neuem Ending das zerbrochene Goldfischglas. Und was danach ist, wissen wir noch nicht. Ich würde mal ganz spontan vermuten, es kommt eine Wiederholung bzw. ein Remaster. Denn bisher, jetzt im ganzen Juli war es so, Episode 975, Wiederholung, Episode 976, Wiederholung, Episode 977. Scheinbar funktioniert dieser Rhythmus aktuell ganz gut für das Team in Covid-19-Zeiten. Und gut, dann kriegen wir wahrscheinlich erstmal weiterhin nur einteilige Filler, aber ich sag mal so, wenn das ist, was für die am besten funktioniert, dann immerhin. Ja, stimmt. Ich hatte gerade noch so die Überlegung, ob sie nicht einen Zweiteiler machen können, aber wenn sie danach eine das wäre ja Blödsinn, das können sie ja nicht machen. Sie können ja nicht Filler, dann was anderes, dann Filler da. Das geht ja nicht. Ja, von daher schauen wir mal, was für Filler uns noch erwarten. Wir haben ja auch andere Beispiele schon in zahlreichen Podcasts gehört. Es gibt auch sehr gute Filler. Bleibt abzuwarten, ob da mal wieder welche kommen. Genau, und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, ihr hattet wieder viele schöne neue Eindrücke, trotz der geringen Newslage. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, woran das liegt. Vielleicht kommt ja in nächster Zeit zum Manga in Deutschland mal wieder etwas von Egmont oder auch seitens Kaze. Aber ist ja auch keine News, kann ja auch eine positive News sein, wenn es keine Verschiebungen gibt. Allerdings auch keine Neuankündigungen, steht natürlich auf der anderen Seite dann. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, verweise noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten conanwiki.org, conanforum.org und conannews.org und ihr findet uns bei Twitter, Facebook, Instagram, YouTube als conannews und ja, diesen Conancast hört ihr dort, wo ihr ihn gerade hört. Unter anderem gibt es den bei iTunes, Spotify, YouTube, da könnt ihr uns gerne abonnieren. um keine weitere Ausgabe mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuhören. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und auch wenn es manchmal nicht so scheint, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Hashtag stay safe auch weiterhin. Macht's gut. Tschüss, danke fürs Reinhören. Macht's gut und schönen Sonntag noch.